Klopf nicht lang an! Komm rein! Oh, hüsch, macht lange voll! Gib es nicht näher hin! Weiss Wasser, frisch vom Hahn. Marmor Wind in See. Zupf an der Schläge. Weiter ein Esch, den Zirn! Komm rein, Musik! Mach mir den Kopf voll Musik! Dass ich wie ne Boss gehe. Komm! Ich wollt mit dir schmüse. Ich hab mein Bett mit einem frischen Lindösch überzogen. Ein dunkelrotes Lindösch, wie blöd und neger Schweiß. Zeh deiner Rockus, zeh deine Blusus, zeh deiner Swing, deiner Walzerus und schwarze Strümpf Musik, komm rein, ich träum schon lang von deiner Melischütte, wie sie kocht und schimmt und überläuft auf meinem dunkelroten Lindösch, wie blöd und neger Schweiß.